sitzt im Büro. Du sitzt im Büro. Denkst an nichts Böses. Denkst an nichts Böses. Und plötzlich blickst du dem Nichts ins Gesicht. Dem Nichts ins Gesicht. Mein Geld ist weg. Mein Geld! Das greift an die Nieren. Erschüttert das Mark dir. Fährt ins Gedärm dir. Durchbohrt das Herz dir. Schneidet ins Fleisch dir. Es gerinnt dir das Blut. Geld, pinke Mäuse, Krötenstoff. Eier, Piepen, Flöhe, Moos, Kohlen, Mücken, Kiespen, unser Krötenstoff. Ein und alles, Hab und Gut, Freude, Dasein. Glück, Geld, pinke Mäuse, Krötenstoff. Eier, Piepen, Flöhe, Moos, Kohlen, Mücken, Kiespen, unser Krötenstoff. Und alles ab und gut und Freude, da seid ihr stumpf. Pinke Mäuse, Krötenstumpf. Pinke Mäuse, Krötenstumpf. Was ist deine weinende Mutter? Was ein sterbendes Weh gegen den herzzerfetzenden Anblick eines Aktionärs, dessen Papier um 9 Punkte gefallen sind. Mein Gott, wir alle haben schon mal den Falschen gekillt, denunziert, gefoltert, gepfiffen auf Würde und Recht, Freiheit und Humanität. Aber beim Geld hört der Spaß auf. Mag ein Regime dein Volk quälen, schlachten, unterdrücken. Seine Sache meinetwegen. Dezimieren, massakrieren. Unseren Segen, bitteschön. Doch beim Enteignen hört der Spaß auf. Hört der Spaß auf. Denn Eigentum ist der Urquell aller Werte. Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit. Welche besteht in sauberer Trennung zwischen Gut und Böse, Arm und Reich, Recht und Unrecht, oben und unten, Amen. Recht und oben, Arm und Böse, Gut und Reich.